Kapitel 9. Am nächsten Tag war das Wetter gegen alle Voraussagungen unseres Führers trocken, wenn auch bewölkt. Wir stiegen bis zur Aveyron-Quelle hinab und ritten bis gegen Abend im Tale umher. Diese prachtvolle Landschaft bot mir den größten Trost. Sie erhob mich von jeglichem kleinlichen Gefühl, und obgleich sie meinen Schmerz auch nicht beseitigen konnte, dämpfte und beruhigte sie ihn doch. In gewissem Grade lenkte sie mich von den Grübeleien des letzten Monats ab. Ich kehrte am Abend ermüdet, aber weniger unglücklich zurück und unterhielt mich mit den Meinen fröhlicher, als ich es seit langem getan hatte. Mein Vater freute sich und Elisabeth strahlte. »Liebster Vetter«, sagte sie, »du siehst, wie glücklich wir sind, wenn wir dich glücklich sehen. Bleibe, oh bleibe nur heiteren Gemüts.« Am nächsten Morgen regnete es in Strömen und dichter Nebel verhüllte die Gipfel. Der Regen wirkte niederdrückend auf mich. Meine früheren Empfindungen kehrten zurück und ich war ganz elend. Ich wusste, wie dieser plötzliche Umschwung meinen Vater enttäuschen würde und gedachte, ihn zu meiden, bis ich wieder zu mir selbst gekommen war. Ich wusste, dass die meinen an jenem Tage im Gasthaus bleiben wollten, und da ich mich schon von je gegen Nässe und Kälte abgehärtet hatte, beschloss ich, allein den Montanvert zu besteigen. Ich erinnerte mich der Wirkung, die der Anblick des riesigen und stetig in Bewegung befindlichen Gletschers das erste Mal auf mich gehabt hatte. Er hatte mich in eine Begeisterung versetzt, meiner Seele Schwingen verliehen und sie aus der Welt, der Finsternis, zu Licht und Freude emporgehoben. Das Erhabene und Majestätische in der Natur haben mein Gemüt immer feierlich gestimmt und mich die vorübergehenden Nöte des Lebens vergessen lassen. Ich beschloss, allein zu gehen, denn ich kannte den Pfad gut, und die Gegenwart eines anderen Menschen würde die ernste Gewalt und Größe der Natur um mich zerstört haben. Der Anstieg ist steil, aber der Pfad windet sich in kurzen Zickzackwegen, welche die Steigung des Berges leichter überwinden helfen. Die Einsamkeit ist überwältigend. An tausend Stellen kann man die Spuren der Winterlawine beobachten. Dort liegen zerbrochene Stämme auf dem Boden zerstreut, einige gänzlich zerstört, andere zur Erde gekrümmt und gebogen, finden nur noch Halt an einem vorspringenden Felsen oder liegen vom Sturm gefällt verquer über anderen Bäumen. Wenn man höher hinaufsteigt, wird der Pfad von Schneeschluchten überragt, und ständig rollen Steinblöcke herunter, die den Wanderer zu zerschmettern drohen. Eine Stelle ist besonders gefährlich. Hier kann das geringste Geräusch, das leiseste Sprechen eine Lufterschütterung hervorrufen, die genügt, um lawinenartig Tod und Vernichtung auf das Haupt des Arglosen niederzuschleudern. Die Fichten und Föhren sind weder hoch noch schön gewachsen, aber ihr tiefdunkles Grün trägt zu dem herben, ernsten Anblick der Landschaft bei. Ich blickte auf das Tal hinunter. Aus den Flüssen wirbelten dichte Nebelmassen empor, stiegen gen Himmel hinauf und hüllten die Gipfel der gegenüberliegenden Berge in eine undurchsichtige Wolkendecke ein. Eintönig rauschte der strömende Regen von oben herab und verstärkte die melancholische Stimmung. Warum bildet sich der Mensch ein, weil er mehr und tiefer empfinden kann, über dem Tier zu stehen? Wenn unsere Empfindungen sich auf Hunger, Durst, Begierde beschränken würden, könnten wir vielleicht behaupten, frei zu sein. So sind wir allen Schwankungen unseres Gemüts ausgeliefert, von jedem Wind berührt, empfänglich für jedes Wort, für jedes Bild, das ein Wort oder Bild in uns wach zu rufen vermag. Wir ruhen, doch ein Traum vermag den Schlaf zu vergiften. Wir wachen auf, ein flüchtiger Gedanke trübt den Tag. Wir fühlen, dulden, denken, wir lachen und wir weinen, ergeben uns im Leid, ringen mit unserem Schmerz. Es ist alles einerlei, denn sei es Freude, Kummer, es kommt und geht doch, wie es Bestimmung ist. Des Menschen gestern sei verschieden von seinem Morgen. Nichts ist beständig, nur die Veränderlichkeit. Es war schon fast Mittag, als ich auf der Höhe anlangte. Einige Zeit lang saß ich auf einem würfelartigen Felsen, der das Eismeer überragt, das ebenso wie die Berge ringsum von weißem Nebel eingehüllt war. Bald teilte jedoch ein leichter Wind die Wolkenschicht, und ich stieg zum Gletscher hinab. Seine Oberfläche ist sehr uneben. Sie steigt an wie die Wogen eines aufgewühlten Meeres, senkt sich dann wieder in eine Eiswelle hinab und ist von tiefen Klüften durchzogen. Diese Eisfläche ist etwa eine halbe Meile breit, aber ich brauchte dennoch 2 Stunden, um sie zu überschreiten. Der gegenüberliegende Berg ist ein kahler, senkrechter Felsen. Von der Seite aus, wo ich jetzt stand, lag der Mont Anvers genau gegenüber, kaum eine Meile entfernt, und über ihm ragte der Mont Blanc in seiner ehrfurchtsvollen Majestät. Ich blieb auf einem Felsen stehen und versank in den Anblick dieser wundervollen, staunenerregenden Szenerie. Der Gletscher, oder besser der breite Eisstrom, wand sich zwischen den Berghängen, deren luftige Gipfel über seinen Schluchten standen. Ihre eisigen, glitzernden Spitzen funkelten über den Wolken im strahlenden Sonnenlicht. Eine Art sorgenfreie Freude schwellte mein Herz. Ich rief aus: »Ihr wandelnden Geister, vergönnt mir dies bescheidene Glück oder nehmt mich zu eurem Gefährten, fort von den Freuden und den Qualen des Lebens.« Bei diesen Worten erblickte ich in einiger Entfernung plötzlich die Gestalt eines Mannes, der mit übermenschlicher Geschwindigkeit auf mich zukam. Über Eisschluchten, die ich vorsichtig umgangen hatte, sprang er kühn und mühelos hinweg. Auch seine Gestalt schien beim Näherkommen die des Menschen an Größe und Breite zu übertreffen. Ich war verstört. Mir verschwamm alles vor den Augen, mir wurde schwach. Aber schnell vertrieb der kalte Bergwind meine vorübergehende Schwäche. Ich kam wieder zu mir und erkannte die Gestalt. O furchtbarer und abscheulicher Anblick! Es war der Unhold, den ich erschaffen hatte. Ich zitterte vor Wut und Grauen und beschloss, sein Herankommen abzuwarten, um dann in tödlicher Umklammerung mit ihm zu ringen. Er kam heran. Sein Ausdruck verriet bittere Qual, gemischt mit Verachtung und Bosheit, während seine unmenschliche Hässlichkeit ihn fast unsagbar grässlich für das menschliche Auge machte. Aber ich hatte kaum einen Blick dafür. Zorn und Hass hatten in mir ihre Springflut entfesselt. Ich schöpfte Atem, um ihm Worte wildester Abscheu und Verachtung entgegenzuschleudern. »Verfluchter«, rief ich aus, »du wagst es mir zu nahen? Fürchtest du denn nicht meine grimmige Rache? Hinweg, du Unding, du Lasterhafter! Oder nein, komm näher, damit ich dich zu Staub zertrete! Oh, wenn ich doch nur durch die Vernichtung deiner elenden Existenz jene Opfer, die du so teuflisch gemordet hast, wieder ins Leben rufen könnte!« »Ich habe einen solchen Empfang erwartet«, antwortete der Dämon. Zu meiner größten Überraschung bediente er sich der menschlichen Sprache. »Allen Menschen ist der Anblick des Elends zuwider. Wie muss ich dann gehasst werden, der ich über alle Maßen elend bin? Und du, mein Schöpfer, verabscheust mich und stößt mich von dir, mich, deine Kreatur, an die du mit Banden gefesselt bist, die nur durch die Vernichtung des einen von uns beiden gelöst werden können. Du hast dir vorgenommen, mich zu töten. Wie kannst du es wagen, so mit dem Leben zu spielen? Tue deine Pflicht mir gegenüber, und ich will die meine gegen dich und die übrige Menschheit erfüllen. Wenn du auf meine Bedingungen eingehst, will ich sie und dich in Frieden lassen. Wenn du dich weigerst, so will ich den Rachen des Todes mit dem Blute deiner übrigen Lieben bis zum Überdruss füllen. Abscheuliches Ungeheuer! Du Teufel! Höllenqualen sind noch eine zu milde Strafe für deine Verbrechen, Elender! Du wirfst mir deine Erschaffung vor, so komm, dass ich den Funken, den ich so gedankenlos spendete, wieder lösche. Ich zitterte vor grenzenloser Wut. Von all den Empfindungen, die ein Lebewesen zur Vernichtung des anderen aufhetzen können, angetrieben, warf ich mich auf ihn. Er wich mir ohne Mühe aus und sagte: »Sei ruhig. Ich bitte dich dringend, mich anzuhören, ehe du deinen zu bequemen Hass an meinem vermaledeiten Haupt auslässt. Habe ich nicht schon genug gelitten, dass du mein Elend noch vergrößern willst? Auch mir ist das Leben wertvoll, obwohl es mir nur eine Kette des Jammers ist. Ich will es verteidigen. Bedenke, du hast mich mächtiger geschaffen als dich selbst. Ich bin größer als du, ich bin kräftiger, meine Gelenke sind biegsamer. Aber ich will mich nicht dazu verleiten lassen, mich gegen dich zu stellen. Ich bin deine Kreatur, und ich will meinem naturgegebenen Herrn und König gegenüber sanft und nachgiebig sein. Wenn auch du den Teil, den du mir schuldest, erfüllen willst. O Frankenstein, sei nicht gerecht gegen jeden anderen, während du mich verstößt, dem doch deine Gerechtigkeit, ja sogar deine Nachsicht und Zuneigung am meisten zukommen würde. Vergiss nicht, dass ich das Geschöpf deiner Hände bin. Ich sollte dein Adam sein, aber weit eher bin ich der gefallene Engel, den du ohne Schuld aus dem Paradiese treibst. Überall sehe ich Freude, von der ich allein auf ewig ausgeschlossen bin. Ich hatte ein edles Herz und war gut. Das Elend hat mich zu einem Dämon gemacht. O Herr, Mach du mich glücklich, dann werde ich mich wieder dem Guten und der Tugend zuwenden können. Hinweg! Ich will dich nicht anhören. Zwischen mir und dir kann es keine Gemeinschaft geben. Wir sind Feinde. Hinweg! Oder lass uns unsere Kraft in einem Kampfe ermessen, in dem einer fallen muss. Wie kann ich dich erweichen? Können keine Bitten dich bewegen? Deine Kreatur, welche deine Güte und dein Mitleid anfleht, mit gütigeren Augen anzusehen. Glaube mir, Frankenstein, ich war gut. Meine Seele glühte vor Liebe und Zuneigung zu den Menschen. Aber ich bin nicht einsam und elendiglich allein. Du, mein Schöpfer, verabscheust mich. Welche Gefühle werde ich unter deinen Mitmenschen erregen, die durch keine Bande an mich gebunden sind? Sie stoßen mich fort und hassen mich. Die öden Berge und trostlosen Gletscher sind meine Zuflucht. Ich bin tagelang herumgewandert. Die Eishöhlen, die allein ich nicht fürchte, sind mir Wohnung, die einzige, die mir der Mensch nicht neidet. Ich liebe diesen grauen Himmel, denn er ist freundlicher gegen mich als deine Mitmenschen. Wenn die große Menge von meinem Dasein wüsste, würde sie ebenso handeln wie du und sich zu meiner Zerstörung wappnen. Soll ich sie denn nicht hassen, die mich verabscheuen? Ich will meinen Feinden gegenüber so rücksichtslos sein, wie sie mir gegenüber sind. Ich bin elend, sie sollen ebenso unglücklich werden, wie ich es bin. Es steht jedoch in deiner Macht, mich für alles zu entschädigen und sie von einem Übel zu befreien, das ohne deinen Eingriff die ganze Menschheit, nicht nur dich und deine Familie, sondern auch tausende anderer, mit dem Wirbel seiner Raserei verschlingen wird. Hab Mitleid und verachte mich nicht. Höre meine Erzählung an. Wenn du sie gehört hast, verlasse mich oder erbarme dich meiner, ganz wie du glaubst, dass ich es verdiene, aber höre mich an. Die Menschengesetze, so grausam sie auch sein mögen, gestatten dem Schuldigen, sich zu verteidigen, ehe er verurteilt wird. So höre meine Verteidigung, Frankenstein. Du beschuldigst mich des Mordes. Doch selber würdest du da deine eigene Kreatur ruhigen Gewissens vernichten. O Lob und Preis der ewigen menschlichen Gerechtigkeit! Dabei verlange ich nicht einmal von dir, dass du mich schonst. Höre mich an, und wenn du dann kannst und willst, zerstöre das Werk deiner Hände. Warum rufst du mir die Umstände, an die ich mit Schauder denke, ins Gedächtnis? Habe ich mir selber nicht genug vorgeworfen, dass ich die elende Ursache, der Urheber deines Lebens war? Verflucht sei der Tag, an dem du zuerst das Licht der Welt erblicktest. Verflucht seien meine Hände, die dich formten. Du hast mich unsagbar unglücklich gemacht. Ich habe nicht mehr den Mut und die Stärke zu überlegen, ob ich gerecht dir gegenüber bin. Hinweg! Befreie mich von dem Anblick deiner verwünschten Gestalt. Aber gerne. So befreie ich dich, mein Schöpfer, sagte er und legte seine riesige Hand vor meine Augen. Ich stieß sie jedoch heftig von mir. So befreie ich dich von dem Anblick, den du verabscheust. Dabei kannst du mir zuhören und mir dein Mitgefühl schenken. Bei den guten Eigenschaften, die ich einst besaß, fordere ich dies von dir. Höre meine Geschichte an. Sie ist lang und seltsam. Komme mit zu der Hütte oben auf dem Berge. Noch steht die Sonne hoch am Himmel. Ehe sie ihren Lauf senkt, sich zu verbergen hinter jene Schneegipfel, um über eine andere Welt zu leuchten, wirst du meine Erzählung gehört haben, kannst du einen Entschluss fassen. Von dir hängt es ab, ob ich für immer aus der Nähe der Menschen gehe, um mein eigenes schuldloses Leben zu führen, oder eine Geißel für deine Mitmenschen, der Urheber deiner eigenen Vernichtung zu werden. Indem er so sprach, ging er übers Eis voran. Ich folgte. Das Herz war mir voll. Ich antwortete ihm nicht, aber im Vorwärtsschreiten wägte ich die verschiedenen Argumente, die er vorgebracht hatte, ab und entschloss mich, seine Geschichte anzuhören. Zum Teil trieb mich Neugier dazu, und mein Entschluss wurde durch mein Mitleid bestärkt. Bisher hatte ich in ihm den Mörder meines Bruders vermutet und begierig nach meiner Bestätigung oder nach dem Gegenbeweis gesucht. Ich fühlte jetzt auch zum ersten Male, welche Pflichten der Schöpfer gegen seine Kreatur hat, und dass ich ihn erst glücklich machen musste, ehe ich mich über seine Bosheit beklagte. Diese Beweggründe drängten mich dazu, seiner Bitte nachzukommen. Wir überquerten das Eis und stiegen den gegenüberliegenden Felsen hinan. Die Luft war kalt und es begann wieder zu regnen. Wir betraten die Hütte. Der Dämon mit einem Ausdruck leidenschaftlicher Erregung, ich niedergedrückt und schweren Herzens. Aber ich willigte ein, zuzuhören, und während ich mich an das Feuer setzte, das mein widerwärtiger Geselle angezündet hatte, begann er also seine Erzählung.